antworten. Michael hat etwas auf der Zunge. Welcher? Beide. Michael, was denkst du? Eine Sache, die ich zum Beispiel noch nicht verstehe, ist genau, was es heißt, wenn Sie sagen, im Shanatha unterscheiden wir gewisse Aspekte nicht, aber im Vipassana wird es unterschieden. Ja, in Vipassana, in der Yogacara-Lehre, wir werden lernen, das kommt hier auch hervor, gibt es 6 Objekte. In Theravada eigentlich Vipassana nur 2 Objekte. Die eigene Eigenschaft von den Sachen und gemeinsame Eigenschaft von den Sachen. Das ist Vipassana. Und in Shamatha, das heißt, wenn du, nachdem du das Objekt mit den Sinnen erfahren hast, in Shamatha dieses Bild, vergangene Bild, jetzige Bild, ein zukünftige Bild, sollen sich nicht ändern. Du bleibst bei demselben Bild. In Vipassana aber, du änderst bewusst das Bild, das du durch Wissen von Hören, von Kontemplation absorbiert hast, du änderst das immer. Und das ist Vipassana. Es gibt 3 Weisheiten. Vipassana und Weisheit ist Synonym. Und im Buddhismus haben wir 3 Weisheiten. In Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken und Weisheit durch Meditation. In nördlichen Buddhismus, Vipassana ist der Zyklus von diesen 3 Weisheiten. Eigentlich in Theravada, wir betonen mehr nur eigene und gemeinsame Eigenschaft. Das ist ein großer Unterschied in Verständnis von Vipassana in nördliche Tradition und südliche Tradition. Südliche Tradition ist sehr technisch. Nördliche Tradition ist viel mehr mit wörtlichem Verständnis verbunden und mit Logik verbunden. Darüber sprechen wir später. Es kommt hier auch. In dieses musst du halt studieren. Es fängt schon in Abhidharma Kosha, wenn du studierst Satipatthana, dann erst mit Weisheit von Hören, dann mit Weisheit von Nachdenken und dann Weisheit Meditation. In Theravada wird nicht so erklärt. Können Sie auch von die Weißbeeren oder sowas zugeben? Ja, das auch. Ich habe so schlechte Deutsches. Mach nichts. Ja, ich auch. Ja, können Sie nochmal erklären, noch tiefer erklären für die Weisheit nachdenken? Nachdenken. Genau. Also erst nach der Yogacara-Lehre gibt es 6 Objekte von Vipassana. Erst ist Bedeutung. I, Artha. Erst muss man sehr, sehr klar die wörtliche Bedeutung verstehen. Das ist auch Teil von Vipassana. In Theravada kommt es nicht so klar zustande. Dann nächste ist Vastu, Sh. Das heißt, im Inneren und Äußeren muss man nicht nur wörtliche Bedeutung oder die wahre Grundlage von dieser Erscheinung nachforschen. Ja, das heißt Vastu. Alle nur die Dinge, die was du haben, die wahre Grundlage haben in Realität, die eigentlich existieren in Abhidharma. Alles andere ist nur Konzept. Dann nächste kommt Lakshana, Xiang, Charakteristik. Ein Zixiang und Gongxiang. Eigene Charakteristik und gemeinsame Charakteristik. Eigene Charakteristik ist Erde, Härte. Gemeinsame Charakteristik, Vergänglichkeit und so weiter. Dann Paksha. Ping heißt, wenn wir ein Objekt für Meditation nehmen, wenn wir ihn richtig benutzen, das heißt Shukla Paksha. Pai Ping. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Metta benutzen, wir benutzen das richtig, wenn wir los von Anger sind. Wir benutzen das nicht richtig, wenn wir nicht los von Ärger sind. Das ist Paksha. Dann Zeit. Zeit heißt, dass die wahren Elemente der Meditation, dass wir benutzen, zum Beispiel Metta zur Beseitigung von Ärger, es muss funktionieren in Vergangenheit, jetzt und in Zukunft. Dann ist es wahr. Dann Metta beseitigt Ärger in Vergangenheit, in jetzt und auch in Zukunft. Deswegen ist es wahre, nützliche Objekt der Meditation. Ja? Und dann Li. Li kann man Prinzip übersetzen. Oder Ideal, Li hat viele Bedeutungen. Auf Deutsch lässt sich das nicht mit einem Wort ausdrücken. Und Li ist entweder Apeksha, es muss verbunden sein mit anderen Objekten. Metta existiert nur in Bezug auf andere Objekte. Es kann nicht von sich selbst existieren. Es existiert im Bezug zu Beseitigung von Ärger und so weiter, in Bezug zu Beseitigung von Gewalt und so weiter. Dann jede Objekt der Vipassana hat auch seine Kriya, seine, wie übersetzt man Kriya, seine Zuoyung, seine Funktion. Man benutzt Metta und so weiter als Objekt von Vipassana, indem man die Funktion richtig versteht. Man benutzt die Vipassanas, die Aggregate und die Elemente und so weiter, bedingte Entstehung, indem man die Funktion richtig versteht. Wenn man nicht die Funktion richtig versteht, kann man nicht richtig anwenden. Und dann Realisation. Wenn man Objekt realisiert, wird es andere Erfahrung. Solange man es nicht realisiert hat, wird es auch andere Erfahrung. Das gehört auch zu Vipassana. Und dann die Soheit von dem Objekt. Das sind die vier Li. Die gehören eigentlich zu Yathabhavikata, von der Soheit der Vipassana. Das ist ein bisschen kompliziert in der nordlichen Tradition. Aber Sie sprechen nur gerade von Abhidharma. Das ist doch nicht, ist das nicht die südliche Richtung? Abhidharma Kosa ist doch, gehört doch zum Theravada, nicht? Abhidharma Kosa Theravada? Abhidharma Kosa ist Sarvastivada. Vaibhashika. Ist in die nördliche Richtung. Ja. Aber jetzt spreche ich von Yogacara. Ja. Nicht von, ich habe erklärt, es gibt 16 Objekte von Meditation. Entweder mit Unterscheidung oder ohne Unterscheidung. Und jetzt erkläre ich 6 Objekte von Vipassana. Nee, ich habe mich hier, ich habe gedacht, Abhidharma ist gehört zum aus dem Theravada. Abhidharma ist in allen Traditionen. Auch Mahayana hat Abhidharma. Ja. Yogacara Bhumi Shastra ist Abhidharma. Icheshe Tilun ist Abhidharma. Sche Abhidharma Lun Shieshe Abhidharma. Abhidharma Samuchaya Chi Abhidharma Lun. Mujo Bhumi Shastra Abhidharma. Die sind ja in sich anders systematisiert. Ja, natürlich, aber das ist alles Abhidharma. Ja. Lun. Ja. Yes, Lun. So, Jota, bei Toyota Lun. Lun, just a showing, Jinta Shanta is. Na, ich esse die Lund, das ist so, mein Nigger, die Essen mit Jing, das Center ist. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, das lernen Sie allmählich. Es gibt so viel zu lernen, man wird nie langweilig. Jetzt nochmal. Baksha übersetzt. Baksha? Mhm. Baksha heißt Seite. Die Seite, schwarze Seite oder weiße Seite. Jeder Objekt der Meditation hat schwarze Seite und weiße Seite. Schwarze Seite ist, wenn man es nicht richtig benutzt. Zum Beispiel, wenn man benutzt die fünf Aggregate und man beseitigt nicht ich. Das ist schwarze Seite. Und weiße Seite ist, wenn man es benutzt und beseitigt diese Satkaya Dashti. Das Eindruck von einem Ich in den Aggregaten. Also ist nicht Ansichtssache, die Seite. Ansicht ist was anderes. Baksha ist Seite, so wie wir haben. Mond hat weiße Seite und schwarze Seite. Wir auf Deutsch wir sagen diese, wie sagt man, die wachsende Mond und zunehmende Mond und abnehmende Mond. Das ist Baksha. Und jede Objekt Meditation hat auch Baksha, in dem, wenn man es richtig benutzt, Weisheit wachst, wenn man das nicht richtig benutzt, dann Dunkelheit wächst. Diese Vipassana in Yogacara-Tradition ist sehr, sehr vielseitig. In Theravada eigentlich ist mehr praktisch, in Yogacara ist es viel mehr mit Theorie verbunden. Indem man erklärt, dass alles hat seine Funktion und man muss diese Funktion richtig verstehen, dann man muss alle Dharmas verstehen, dann muss man so viele Sachen studieren. Aber kann man denn hier die sechs auch isoliert betrachten oder muss man die auch in Gesamtheit sehen? Hier Vastu und Lakshana und wie sie alle heißen. Sechs Objekte. Ja, die sechs Objekte. Muss man die auch gemeinsam betrachten oder kann man das isoliert betrachten? Die kommen zuerst isoliert, aber dann kommt es alles zusammen natürlich. Die sind verbunden. Erst muss man Sinn, wörtlicher Sinn verstehen. Dann die Erfahrung, die eigene Erfahrung. Dann nach der eigenen Erfahrung die Eigenschaften. Dann die, nach den Eigenschaften versteht man, ob man das richtig angewendet hat oder nicht. Dann, wenn es, man es richtig angewendet hat, wird es in den drei Zeiten gleich entstehen. Und dann mit Logik auch. Das hört sich ja aber an, eher als würde das, als wäre wär das einmal das Ziel eines Wissenschaftlers, aber vom Ziel eines Buddhisten her, wenn es eigentlich nur darum geht, die Leerheit oder Soheit eines Gegenstandes oder einer Wahrnehmung zu entdecken. Wozu beschäftigt man sich dann mit den Funktionen? Weil Funktionen sind doch alle sehr relativ gesehen und man kann nicht unbedingt jede Funktion erahnen, die vielleicht mit jemand anders für die ein Ding hat. Oder wie er es benutzt oder sowas. Weisheit ist ohne Grenze. Und Bodhisattva studiert Weisheit ohne Grenzen. Deswegen kann er Buddha werden. Bodhisattva muss viele vielseitig verstehen, nicht nur einseitig. Indem er vielseitig versteht, er kann in Samsara bleiben ohne Leiden. Wenn er nicht vielseitig versteht, dann geht er von Samsara weg. Und das will er nicht. Ja, aber dann gibt es da kein Ende, sozusagen. Kein Ende, kein Wahrheit. Anfang. Ja. Auch. Wir schon sind in dieser Realität. Nur durch Nichtwissen, wir trennen uns. Deswegen, Weisheit muss sehr vielseitig sein. Nicht nur einseitig. Na gut. Das heißt nicht, dass wir nicht studieren diese praktische Weisheit für Befreiung. Das muss studiert werden. Aber das nicht einseitig. In einem Aspekt ist es so, in anderem Aspekt ist es so, in einer Tradition so viele Rupas, so viele Namas, in andere Tradition wieder so viele Rupas, so viele Namas, in andere wieder so viele Rupas, so viele Namas, in andere wieder so viele Viprayukta Samskaras, in andere gibt es nicht Viprayukta Samskaras. Warum? Weil sie auf andere Weise meditieren, an andere Weise lernen, andere Schriften lernen. So sieht man vielseitig. Dann kein Konflikt. Konflikt kommt von Seite. Aber keine Seite ist da. Seite ist unsere Beschränkung. Seite ist nichts. Der Geist hat keine Seite. Die Seite haben wir selbst gemacht. Und das versteht man durch vielseitige Weisheit. Einseitige Weisheit kann man nicht verstehen. Dann denkt man, es gibt nur so viele Rupas und nur so viele Namas und nur so Pratityasamutpada ist nur 12 Nidanas. Das ist beschränktes Wissen. Aber es genügt, um so wie ein Hase in, in Wasser zu springen und wieder zu dem anderen Ufer zu gehen, aber es ist nicht alles. Es ist nur sehr begrenzt. Wissen ist von Interesse, indem es unbegrenzt ist. Und solche Wissen, das unbegrenzt ist, ist basiert auf Wissen, das sich nicht, wir rezitieren immer, nicht zu nicht zu erreichen ist. Wenn etwas zu erreichen ist, ist es limitiert. Und alles das sind nur praktische Dinge. Wenn man sie anhaftet, die verliert man sie. Aber wenn man sie studiert als Mittel der Weisheit, dann sind sie von großer Bedeutung. Man studiert sie nicht für sich selbst, sondern für die anderen. Und in die anderen sind alle in sich selbst, indem man diese Sachen versteht, weil die haben maßlose Horizonte. Deswegen für Bodhisattva, wie lernt der Bodhisattva? Die Wesen sind grenzlos, Dharma ist grenzlos. Die Welten sind grenzlos, die Wesen zu retten sind grenzlos, die Mittel, um die Wesen zu retten, sind grenzlos. Wenn man so lernt, macht großen Spaß. Rupa ist grenzlos, nicht nur 18 oder 11 oder 28, sondern grenzlos. Die Nama sind grenzlos, nicht nur 44 oder... Aber man lernt auch 44, weil man so und so sieht. Man lernt 52, weil man so und so sieht. Das ist, wie der Bodhisattva lernt. Dann ist es sehr interessant. Ist das nicht so? Also dann sozusagen da ist dieser, was Sie vorher gesagt haben, kommt die konventionelle Weisheit zusammen, der absoluten, dass er, konventionelle der, Weisheit der Buddha und weiß auch und, alles auf konventioneller Ebene. Ja, Buddha weiß alles auf konventioneller. Deswegen er überquert diesen Fluss von Wesen wie ein Elefant. Jeder Teil hat er unmittelbar berührt. Der Wissen hat keine Grenze. Dummheit hat Grenzen. Okay. Das sind alles nur Mittel. Du hast solche Tendenz, etwas. Das ist Problem. Das ist nur Mittel. Nur Mittel. Das ist auch so wie in der Mathematik mit imaginären Zahlen. Kennt sich da aus? Ja. Es gibt zum Beispiel, wenn man die Wurzel aus 4 ist 2, nicht? Und was machen wir mit der Wurzel aus minus 4? Nicht? Dann gibt es da diese imaginäre Zahl ein. Und dann rechnet man auch mit dieser imaginären Zahl. Das sind auch nur Methoden, ja, um irgendwelche Sachen zu erreichen. Aber im Grunde gibt es diese imaginäre Zahl auch nicht. Man darf nicht sich an etwas binden. Das ist der Spaß dabei. Wenn man sich an etwas bindet, dann hat man von Standpunkt von Bodhisattva hat man nicht den Weg verstanden. Trotzdem, man bindet sich. Aber in Binden ist nicht Binden. Das ist Paradox. Aber Paradox nur von außen, nicht von innen. Von innen, es gibt überhaupt kein Paradox. Wenn man akzeptiert, dass Soheit der Dinge, dann man einfach bindet sie auch an nichts, weil alles ist Soheit. Man macht so, wie es sich ziemt, aber man bindet sich nicht. Und es ziemt sich in einer Situation so, in andere Situation so, aber nichts ist fest. Deswegen muss man verschiedene Aspekte untersuchen. Das ist Vipassana im Sinne von Bodhisattva. Nicht nur ein Aspekt. Wenn nur ein Aspekt, dann ist es nicht komplett. Trotzdem, man versteht auch ein Aspekt. Ein Aspekt ist Nirodha, natürlich. Aber nur kontemplieren von Nirodha, dann ist Wissen ist nicht komplett. Ist das so? Da, also dann den Zustand von Buddhahood allerdings zu erreichen, ist dann aus meiner Sicht unmöglich, denn man kann die relativen Wahrheiten nicht vollständig erreichen. Es gibt in höchste Wahrheit, es gibt keinen Unterschied zwischen relativen und absoluten. Diese gibt auch nur in relative Wahrheit. Alle Unterschiede sind in relative Wahrheit. In absoluter Wahrheit kein Unterschied. Aber kein Unterschied und alle Unterschiede gehören zusammen. Ziel von Yoga ist, Unterscheidung und Nicht-Unterscheidung zu beseitigen. Das ist Ziel von Yoga. Leben ist zu unterscheiden, aber Leben hat auch Seite von Nicht-Leben. Und wenn man diese Seite nicht versteht, hat man nicht das Wesen, hat man sehr begrenzten Horizont. Und in begrenzten Horizont zu leben, ist unbefriedigend, ist Dukkha. Jetzt rezitieren wir